Also, dann mache ich erstmal meinen Namen in Hagen. Alter. Tja, wenn ich jetzt 10 Jahre jünger angebe, da habe ich höhere Chancen. Naja, sagen wir mal 58. Familienstand? Trendling geschieden. Naja, geschieden sind modern. Kinder, 3 Stück. Ausgeübter Beruf. Lehrer ist Spießer. Ich schreibe rein, Geograf. Mache ich mich vielleicht interessanter. Merkmale. Oh, ich bin nicht zielstrebig. Sparsam bin ich nicht. Fleißig bin ich nicht. Extrovertiert? Okay. Ich glaube, Erfahrung kommt immer zärtlich gut an. Ich lerne Hagen in einem Café kennen, wo er gerade mit ein paar Leuten zum Frühstück verabredet ist. Wir kommen ins Gespräch und er tischt mir gleich seine ganze Lebensgeschichte auf. Er selbst verkauft sich als total Normalo, der wie alle Wirtschaftswunderkinder gerade noch zu jung für die 68er und später zu alt für den Punk ist. Als ich ihn frage, ob er eigentlich ein typischer Vertreter seiner Generation sei, antwortet er: Ich war ein typischer Vertreter meiner Generation, aber ich habe beschlossen, mein Leben zu ändern. Und ich möchte kein Spießer mehr sein. Schluss mit dem Spießerleben. Aus dem Alltag eines Wirtschaftswunderkindes. Feature von Stella Lunk und Josef Maria Schäfers. Grüß dich, hallo. Also ich bin voll dabei, das ist ja auch so eine Reflexion vom Leben nochmal. Ich habe auch viele Dinge so aufgeschrieben, so ein bisschen autobiografisch. Ja, machen wir. Also nächstes Wochenende fahre ich am Sonntag nach Berlin hoch. Ich will das mit Kerosin auf die Reihe bringen. Wir sind ziemlich spät dran, weil Hagen sich mal wieder verspätet hat. Kerosine wohnt in einer Straße mit ex-besetzten Häusern in Berlin-Friedrichshain und hat ein Zimmer zu vermieten. Diese Gegend ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, wie Hagen früher gelebt hat. In einem Einfamilienhaus im bayerischen Coburg. Aber Hagen zeigt sich ganz tapfer und interessiert. Denn hier in Berlin möchte er ein alternatives Leben beginnen. Jetzt sind wir gleich bei Kerosine. Es wird spannend. Guten Tag. Hallo. Na, jetzt endlich lerne ich mal die Frau kennen mit dem irren Namen. Sag jetzt mal wirklich, warum du Kerosine Nein. heißt. Nein. Willst du einen Kaffee noch ein Ja, bisschen? Okay, gut. Für Hagen, der eigentlich findet, dass jede Frau ein Kostüm im Schrank haben sollte, ist Kerosine sicher eher eine ungewöhnliche Erscheinung. Also sie ist Mitte 40, hat einen asymmetrischen Haarschnitt, auch ein bisschen Farbe im Haar und bunte Kleidung. Gut. Bis jetzt habe ich so gemacht, dass ich unter früh komme und dann abends dampfe ich ab. Aber ich möchte natürlich das entspannter machen und wissen, wo ich dann von Samstagnacht bis Sonntag früh schlafen kann. Gut, Kerosine, zeig mir doch mal das Domizil, was da anzubieten ist. Das Zimmer, das Hagen mieten könnte, ist relativ klein und mit ein paar alten Möbeln eingerichtet. Ja, sehr gemütlich. Bücher hast du auch noch. Bücher habe ich auch noch. Sag mal, wo der Blick hier rausgeht, hoffentlich auf den Baum. Nee, da ist die Brandmauer, die ist nicht so schön. Was hast du da? Da kann ich mich dann aufhängen, wenn ich depressiv bin? Nee, das war sozusagen, das war eigentlich eine Hängematte. Die ist Holz drunter eigentlich. Zum Anschüren, warm ist es ja, wunderbar. Ja. Kerosine und Hagen setzen sich in die Küche, um sich besser kennenzulernen. Ja, warum wolltest du dein Leben ändern? Warum? Ja. Eigentlich wollte ich es gar nicht ändern. Nee. Also, meine Ex-Frau hat irgendwann mal gesagt, und tschüss. Und du wurdest sozusagen in dein neues Leben geschubst von deiner... Ich sag dir warum. Nee. Ich habe also unheimlich viel gearbeitet. Ich habe wirklich sehr, sehr gutes Geld verdient, aber unheimlich gearbeitet und war fix und fertig, wie ich nach Hause gekommen bin. Und die moderne Frau heutzutage möchte, dass du nicht nur den Kühlschrank ein- und ausräumst, sondern auch den Spüler ein- und ausräumst und was weiß ich. Und naja, gut, also ich habe es verstanden. Deswegen habe ich auch keine mehr. Aber in dem Moment... Ich auch von Freundinnen, dass es Zeichen gab, wo es auseinander geht und die Typen haben das oft nicht gesehen. Ja, so oder wollten es ja. nicht ist sehen. Ja leider. Also nein, du kriegst es als Mann nicht mit, weil du ein anderes Weltbild hast einfach. Und Frauen und Männer verstehen sie nur kurzen Momenten. Also es ist, glaube ich, bald wirklich so. Genau. So, jetzt packe ich mal meinen Mantel hier. Mal deinen Mann. Na gut. Also dann, ja, wir telefonieren am Freitag. Und du merkst, ich bin ein entspannter Typ, oder? Okay, tschüss. Witzig. Ne? Ich war ja gerade in Coburg. Meine Eltern sind so alt, dass ich halt zu denen runterfahren muss. Mein Vater ist jetzt 94 und sie sind so stockkonservativ. Also das ist sehr, sehr kompliziert. Mein Vater hat halt einen Hausarzt gewesen. Meine Mutter Pharmazeutin. In der Sippschaft ist so der größte Teil als Mediziner tätig. Naja, und da bin ich so ein bisschen schwarze Schaf, muss man sagen. Pharmafuzzi, sage ich immer, ist ja Verkaufen, ist ja Geld und das ist schon eine Branche, die sehr lukrativ war. Also gut, es ist ja bei mir jetzt so nahezu 5 Jahre her, aber bin ich natürlich Lehrer hier. Das ist ein bisschen edler, für ein bisschen ärmlicher. Das ist also Bad Muskau. Ein kleiner ostdeutscher Ort, wo es den Wessi Hagen hinverschlagen hat, als Lehrer an eine Privatschule. Das Beeindruckendste hier ist das Fürst-Pückler-Schloss, das in einem riesigen Park liegt. Und genau da hat Hagen eine Wohnung in einem ehemaligen Bedienstetenhaus gefunden. Das ist die Bib, die sogenannte Bibliothek. War vorher die Küche. Überall hängen Regale mit Büchern vor den gekachelten Küchenwänden. Das ist eigentlich eine Küche, aber ich brauche ja keine Küche. Sondern ich bin ja mehr der Kerl, der so geistige Nahrung zu sich nimmt. Und deswegen ist das jetzt meine Bibliothek. Der 15-jährige Robert, der bei seiner Mutter im ehemaligen gemeinsamen Haus lebt, ist in den Ferien immer bei Hagen. Und weil es für Jugendliche in Bad Muskau ziemlich langweilig ist, schläft er eigentlich den halben Tag oder macht Computerspiele. Kannst du mal die Dings zeigen? Das sollte eigentlich mein Zimmer werden. Ne? Robert führt uns in das größte Zimmer der Wohnung. Also wenn ich zum Einzelnen werden würde. Überall stehen Regalbretter an den Wänden und halb ausgepackte Kartons rum. Ja. Das ist ja eigentlich die Option, habe ich zum Robert gesagt. Wenn er wirklich irgendwann mal Lust hätte und kommen wollte, würde er den Raum kriegen. Ich weiß ja nicht, ob er Lust hat. So, jetzt gehen wir mal weiter hier. Was haben wir noch zu bieten? Jetzt kommen wir natürlich also ins zweitwichtigste Zimmer, ein großes Schlafzimmer. In Hagens Schlafzimmer ist das Ungewöhnlichste sein Bett. Es ist ein Doppelbett, aber mit nur einer Matratze. Also, es ist eben nur halb ausgefüllt und der Rest ist ein Loch. Tja, aber ich bin ja bis jetzt noch alleinstehend, ne? Die Küche hier ist nur für Kaffee, Nudeln von der einfachsten Sorte. Also, ich habe hier eine Kombination aus Waschmaschine und oben steht eine Kochplatte drauf. Und die Kochplatte kann man mit einem Topf bedienen, geht sehr gut. Und was ist noch Interessantes hier zu sehen? Überall auf der gekachelten Ablage über dem Klo und dem Waschbecken stehen Zahnpastatuben und Rasierschaum. Aber auch eben Gewürze, Töpfe und Nudelpackungen rum. Alles komplett durcheinander. Den Abwasch macht Hagen beim Duschen. Also auch, wenn es primitiv ausschaut, ich lebe auf hohem Niveau. Ich habe Silberbesteck, was ich ab und zu putze hier drin. Das stimmt natürlich. Silberbesteck und Rosenthal-Geschirr. Lass mal das Essen gehen, Papa. Ich habe ja. Wir gehen nach Polska zu Vukasch, der nette Pole. Moment, das ist Polen. Ich habe mal einen Polen reparieren lassen. Der macht seitdem Geräusche. Der zieht gut an jetzt seitdem wieder. Das ist hier in Regnica, die polnische Seite von Bad Muskau. Einfach über die Neiße rüber. Auf beiden Straßenseiten ist ein Labyrinth aus improvisierten Buden mit Plandächern aufgebaut, wo man gefälschte Markenklamotten und Parfüm kaufen kann. Guck mal, hier gibt es alles schön gefaked, Hollister. Oh ey, krass. Hier. Papa. Guck mal, das ist zum Beispiel von Bossi. Bossi. Ja, Bossi. Das ist ziemlich identisch. Das riecht wie Job Om. Ja? Ja. Ist zwar ein bisschen wie ein Puff, aber da sind wir ja bald. Das riecht genau fast wie das Original. Also fast. Papa, wollen wir das Parfum mal kaufen? Nee, wirklich nicht. Also, weil in Polen alles billiger ist, kauft Hagen hier ein Tanktier und lässt sein Auto reparieren. Tanktourismus. Hier ist das Tanken, da hinten sind die billigen Frauen. Wenn du weiterfährst, ist logisch, da vorne ist ein Puff. Lebensmittel gibt es natürlich auch und ich lade dich auch zu einer Pizza ein, das kann ich mir gerade noch leisten. Da gehen wir zu meinem Freund Lukas. Lukas, it's a friend of me from radio and he makes my life because I was in the west part of Germany and had a big life, a big style and now I'm another style, a total other style, no, but I'm good, okay? Right? Bitte setzen. Drin sieht alles auf alt gemacht aus. So ein Restaurant-Style aus Plastik. An der Wand hängt ein riesengroßer Flachbildfernseher, auf dem ein polnischer Musiksender läuft. So, wollen wir bestellen da vorne? Kannst du mal... Ich weiß nicht, was ich bestellen soll. Mach jetzt eine Pizza da vorne und so eine halbe Nackte, wo nichts drauf ist. Aber nix Margarita. Fungi. Oh. Fungi. Oder Capricciosa. Nee, Fungi ist gut, reicht aus. Hallo, wo steht denn ihr? Wir bräuchten das Karaoke-Taxi. Alles klar, bis gleich. Tschüss. So. Sie starten die ganze Sache. Jetzt geht's los. Ja, also wir sitzen jetzt in einem Taxi von Taxi Fichter, einem der zwei weltweiten Taxis, welche mit einer Karaoke-Einrichtung versehen sind. Hinter uns ist die Neiße, ganz romantisch. Von oben kommt das Wetter runter, sehr unromantisch. Der Wagen läuft, die Maschine läuft hoch und es geht los jetzt. Jetzt ist DVD Schlager, Deutschschlager drin. Ne? Nee, fällt mir nicht. Dann eins finden, was unseren gemeinsamen Nenner darstellt. Warte mal, das ist gut. Der ist gut, ja, den machen wir. Ja. Dieser Weg, der ist so schlimm. Ich mach den Refrain, das ist leichter. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Mit vielen wirst du dir einig sein. Doch dieses Leben bietet so viel mehr. Manche treten dich, manche lieben dich, manche geben sich dich auf. Manche segnen dich, setzt dein Segel nicht, wenn der Wind das Meer aufbraust. Oh, dieser Weg. Oh ja, herrlich. Steinig. Einsatz, liebevoll. Was brauchst du? Die Marmelade. Die hier, bitte. Vor kurzem hat Hagen Julius kennengelernt, der ein Zimmer frei hat. Ab und zu kann er mit Robert dort günstig übernachten, wenn sie in Berlin Ferien machen. Also, Robert, mein Berater, sagt auch, das wäre... Ja, das hast du ja schon jetzt. Heute frühstücken alle zusammen. Also, die Frauen in deinem Alter passen besser zu dir. Hm. Du möchtest aber lieber die bisschen Jungen. Hübscheren, jüngeren. 15 Jahre, ja, 20 Jahre jüngeren. Ja, aber es hängt einfach damit zusammen, zu sagen, wenn du jünger bist, hast du einfach mehr Ideale, Lebensideale. Ne? Okay, jetzt sind 60 Jahre jetzt bald vorübergegangen. Puh, also, das bekümmert mich, ne? Also ich möchte ehrlich, würde ich manchmal gerne die Uhr anhalten. Tja, heute Nachmittag treffe ich ja nochmal mit meiner 30-jährigen Armenierin. Wer ist jetzt eine 30-jährige Armenierin? Es ist Anna und Anna will mich heiraten oder auch nicht. Hast du noch ein bisschen Kaffee haben? In halbem gehe ich noch mit, ja. Ich kann aber auch mal reingehen gehen. Ja, ich habe auch, ich kann nicht mehr. Fertig Banane. Gut, Freunde, in dem Sinne, räumen wir auf. Ja, ich funk dich halt mal an, ob du da vielleicht nochmal ein Bett hättest. Weil in 14 Tagen? Ja, ja. Klar, ja. Kannst du rein, ne? Super. Könnt ihr natürlich vielleicht das noch leicht im Raum stehende Thema Geld ansprechen? Das werden wir auch heute noch lösen. Gut, ich. Aber wo geht ihr jetzt eigentlich hin? Jetzt gehen wir erstmal zum Friseur, um mich schick zu machen für Anna. Eine Stunde Kaffee trinken. Eine halbe. Der Mensch, der endlich wieder Farbe braucht, und zwar im Haar. Okay. Die sind völlig überfällig. Mhm. Da würde ich sagen, waschen einmal, ja. Schneiden. Dann sehe ich ja beim Schneiden ungefähr den Originalton und kann dementsprechend dann halt schon an der Farbkarte dann sehen, in welche Farbrichtung wir gehen. Meine Schüler haben mir vorgeschlagen, ich soll grün machen die Haare, weil ich bin ja der Biolehrer. Ach so. Der Timecutter ist ein szeniger Laden, wo viele junge Leute hingehen. Hagens Friseur hat auf der einen Seite abrasierte Haare, auf der anderen hängen ihm rote Strähnen in die Stirn. Man muss ja Farbe ins Leben bringen. Nicht, dass jeder gleich erkennt, dass ich in 5 Jahren mein Pensionsalter erreiche. Auch Männer müssen ihre kleinen Geheimnisse haben. Bei den Herren sagt man ja Tuning. Wir färben nicht, wir tunen. Wie viel PS habe ich dann? Schauen wir mal. Ich mache die Mischung fertig. Es ist soweit. Hagen setzt seine Brille auf und schaut in den Spiegel. Nee, ist okay. Ich will ja hier keinen Ärger jetzt kriegen. Leider ist Hagen jetzt überhaupt nicht blond, sondern es sieht eher so aus, als ob er eine betongraue Mütze auf dem Kopf hat. Der Friseur scheint aber mit seiner Arbeit zufrieden und Hagen lässt sich beim Zahlen nichts weiter anmerken. So, also, die Rechnung? 28 sind es da. Das muss ich mir jetzt wieder vom Mund absparen. Gut, in dem Sinne, tschüss. Hagen sitzt frisch frisiert mit Robert in einem Touristencafé in der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain. Sie sind hier mit Anna verabredet. Draußen vorm Fenster läuft Kerosin vorbei. Ach, hallo. Na, hallo. Hier. Das ist Kerosin. Jetzt kann ich sie dir vorstellen. Ah, genau. Das ist mein jüngster Name. Hallo. Ah, hallo, na? Hallo erstmal. Hallo, genau. Ich habe mich dann auch nicht gemeldet, ich wollte dir leider absagen. Ja, das ist so. Du bist nicht die erste Frau, die innerhalb der letzten Tage mir absagt. Ja, aber das, also wobei, bei dir hätte ich keine Ambitionen gehabt, habe ich ja gesagt. Nein. Die anderen habe ich Ambitionen gehabt. Genau, aber es ist einfach Quatsch. So. Also warum? Ich bin halt gerade so am Rumchecken, was ich mache, und wenn dann das Zimmer besetzt ist, ist mir einfach... Stress dich bitte nicht rein. Es gibt viel größere Probleme. Na, das ist doch auf der Erde. Also, tschüss. Für den Herrn hier. Alles bitte. Alles, was ich fürs Geld kriege. Ich bin Nachkriegskind. Ich bin froh, wenn ich was zu essen kriege. Das ist hier die Privatschule in Rietschen, zwischen Cottbus und Görlitz, wo Hagen als Bio- und Chemielehrer arbeitet. An einer staatlichen Schule dürfte er nicht unterrichten. Ihm fehlt das zweite Staatsexamen. Heute ist Tag der offenen Tür. Dann gehen wir wandern mal rein. Hallo. Hallo. Warte mal, hier geht's. Guten Tag. Kannst du mal erzählen? Du kannst sagen, den hasse ich bis auf den Tod zum Beispiel. Nee, Sie wissen ganz genau, das sind mein Lieblingslehrer. Ja, nee, aber wirklich, Sie sind wirklich mein Lieblingslehrer. Nee, wir verstehen mich schon. Ja. Wir können noch ein bisschen weiter. Okay. So, jetzt gehen wir in die Heiligen Hallen des Chemikers. Okay, leben alle noch? Die machen ja hier permanent Alkohol, reinen Alkohol. Sowas lernen die bei mir. Aber die Schule soll ja auch Spaß machen. Aber natürlich auch die Theorie dazu, muss sein, ne? Hagens Klasse zeigt den Besuchern heute chemische Experimente, die sie im Unterricht gemacht hat. Es sind ungefähr 7 Schüler im Alter von 15, 16, die alle so wie Hagen weiße Kittel tragen. Du weißt ja, wie das Spielchen hier funktioniert. Vielleicht erklärst du mal ein bisschen, was wir so gemacht haben, was wichtig ist im Leben, damit man weiß, wie eine Spritbrennerei funktioniert. Ja, also wir destillieren jetzt den Alkohol hier. Wir haben hier einen Sekt genommen, der hat 11% gehabt, und der Alkohol hat eine niedrigere Siedetemperatur als Wasser, und dadurch steigt der Alkohol mehr nach oben. Und die Dämpfe, die werden dann hier durch das Kühlrohr durchgekühlt, und das tropft dann hier in das Gläschen noch rein. Und Spaß? Ja klar. Chemieunterricht ist immer spannend. Der Lehrer ist in Ordnung. Der Lehrer ist voll in Ordnung. Am Wochenende wollte ich wieder nach Berlin fahren. Ich habe da auf einer von den 3 Müggelsee-Inseln ein kleines Stückchen gepachtet. Und da drauf steht eine Datscha. Aber die werde ich verkaufen müssen, weil es auch zu aufwendig ist, die zu pflegen. Und was ich dafür haben will, sind so rund 5.000 Euro. Und die Summe, die fehlt mir natürlich auch. Naja, und jetzt habe ich, ja, halte ich fest, ein schwules Pärchen. Aber mir ist das natürlich egal. Ich bin nicht mit Vorurteilen besät. Also, wir fahren jetzt in Hagens altem Auto zur Insel. Es ist ganz eng, weil der Fußraum wie immer voll Einkäufen und irgendwelchem anderen Zeug liegt. Guten Tag, die Herren. Ja, ja. Mit wem habe ich mal gesprochen? Ja, hier. Okay, alles klar. Wir sind wie immer zu spät. Aber die Interessenten tun natürlich so, als ob ihnen das überhaupt nichts ausmacht. Obwohl es jetzt, kurz vor Weihnachten, draußen schon arschkalt ist. Also, ich gehe mal vor. Wir fahren mit den Datschen Interessenten durch eine schmale Rinne über den vereisten Müggelsee und halten an einem kleinen Steg. Hier ist alles total zugeschneit und unberührt. Ich gehe mal vor. Ähnlich wie seine Wohnung im Schlosspark scheint auch dies ein Fluchtort jenseits der Realität zu sein. Also wir sind gerade durch die Insel durch und das ist das, um was es geht hier. So, hinein in die gute Stube. So, das ist hier der Vorraum, der ist dran gebaut worden und das andere ist so eine Standardgröße, die da ist. Das ist der hintere Raum. So, wir können auch gerne mal die Fenster aufmachen. Schon ein bisschen heller hier drin. Wenn man hier rechts durchgeht, wo man nicht durch darf, aber ich bin auch immer durchgetickert, das ist immer so, also Natur pur. Ja. Da denkst du so, du bist im Dschungel. Ne? Ja. Also es ist ruhig und kreativ und ich habe hier ganz viel gelesen, habe mal Zigarchen geraucht. Und hinten habe ich immer gefrühstückt im Neuhelgoland. Mhm, genau. Und abends habe ich da mein Bier getrunken. Mein Junior hat den besoffenen Papa dann zurückgefahren. Und dann haben wir auch immer hier Feuer gemacht und gegrillt und alles, also ist echt ein Traum. Ja, so ein Wassergrundstück ist schon was Schönes, keine Frage. Na gut, okay. Dann sage ich jetzt einfach mal ganz schnell tschüss. Ja, genau. Ja, bevor wir. Vielen Dank. Gut. Schöne Weihnachten noch. Tschüss. Wunderschönen Weihnachten. Tschüss. Also es waren Weihnachten, also nee, das muss man eigentlich, so muss man es nicht haben, ne. Ich fahre nach Coburg, rufe dann meine Eltern an und dann sage ich, wollte euch eure Weihnachtsgeschenke vorbeibringen, sagt meine Mutter, oh, das ist ganz schlecht. Dem Vater geht es nicht gut, bin schon wieder im Beginn des Zurückfahrens, jetzt ruft meine Mutter an, komm doch, wir freuen uns und ach, ich sage, das gibt's überhaupt nicht. Ne? Und Mutter macht halt, und ich habe halt wie immer so ein ambivalentes Verhältnis dazu, meinem Vater. Die sind halt in der Generation, wo der Vater oder der Mann eben die Kohle verdient und die Frau, die macht zu Hause das Backup. Ne? Oh, ich muss jetzt arbeiten. Also bei eBay. eBay ist mein Lieblingsladen. Rote, Baron von Berlin. Nach weihnachtliche Langeweile in Bad Muskau. Robert und Hagen sitzen vorm Laptop und haben sich bei eBay eingeloggt. Stück für Stück kauft Hagen sich Dinge aus seinem alten Leben zurück. Das heißt. Rosenthal. Guck mal, die ist zum Beispiel doof hier, ja. Aber hier sind die Blümchen. Grüne Ranke. Die hab ich schon. Hier. Da ist eine schöne. Ming, blauer Drachen. Also, Glied. Die ist ein bisschen spießig, gell? Diese Tasse in Weiß gab es bei uns zu Hause. Man muss ja noch ein bisschen aus seiner Identität bewahren, oder? Sonst findet man sich in meinem Leben zurecht. Ach, ich habe eine Bekannte kennengelernt, Silvester. Es war eigentlich ganz, ganz schön. Und dann bin ich mit ihr mal durch Berlin durch und mit Robert und waren im Kino und alles. Ja, ich interessiere mich sehr für sie. Und da muss ich mal schauen, ob man das ein bisschen intensivieren kann. Hagen und Janina schlendern durch diesen Durchgang zwischen den beiden Einkaufspassagen in der Friedrichstraße. Hagen bleibt an einem Tabakwarenladen stehen, wo draußen ein Postkartenständer steht. Er will Robert eine Karte schicken, wie er das öfter macht, wenn er ohne ihn in Berlin ist. Warte mal, ist das Zille? Eigentlich Zille Tanzpaar. Guten Tag. Hätten Sie da für mich noch eine Marke gleich dazu? Ja. Ja. Jawohl. Janina kommt jetzt dazu und stellt sich neben Hagen an den Lottostand. Jetzt schreibe ich ihm. Vielleicht schaffe ich es, Janina, doch zum Tango tanzen zu bekommen. Grüße, Papa. Aber schreib mal Janina drunter. Der kennt dich doch. Schreib also, vielleicht Janina. Ja, gut. Schreib Janina. Janina vielleicht. Ja, gut. Weißt du, was er mal zu mir gesagt hat? Janina finde ich auch cool. Starke Aussage, ne? Die blicken ja viel mehr durch im Alter als man selber, ne? Leg Deutsch Rockpop. Ja. Da muss ich mal. Oh, wow. Das ist gut, das machen wir, das ist schön, ja. Ja, ja, das finde ich stark. Test. Laut, grausam, laut, schön. Robert spielt am Klavier. Robert, was sind die Noten? Du kriegst keinen Bechstein, wenn du glaube ich dir das auch will. Ich bin verlässt. Dann nur das Liebe empfängst durch die Nacht und das Dichteste gelässt. Dein Werk jetzt. Schluck, schluck. Dieses Lied ist nur für dich. Schön, wenn es dir gefällt, denn es kam so über mich. Das hat sich ausstarniert. Schade dabei. Das Thema ist abgehandelt. Die habe ich nochmal gesehen. Da war sie ziemlich, weiß ich nicht, mehr als abweisend. Also ganz übel. Ja, die Insel ist verkauft. Aber ich habe nicht die Summe gekriegt, die ich wollte. Und ach, naja, ich habe einen Tag hin und her überlegt, aber ich möchte, dass es über die Bühne geht. Ja. Am Sonntag bin ich auf jeden Fall wieder beim Frühstückstreff. Es ist immer in verschiedenen Lokalitäten und es sind auch ganz witzige Leute dabei. Also es gibt immer Gespräche. Guten Tag. Na? Süße? Süße? Süße, komm auf meine Brust. Jetzt sag nochmal hier, hallo. Hallo, Thomas. Hagen. Hallo. Grüß dich. Ich hol mal einen Kaffee. Warte, sind Sie vielleicht für uns hinten zuständig? Bringen Sie mir einen Kaffee, bitte? Ein Cappuccino? Cappuccino, ja. Sie sind ja eine hübsche Frau, da geht einem das Herz auf. Nicht rot werden, meine ich ehrlich so. Hagen geht zum Frühstücksbuffet, das aber um diese späte Uhrzeit schon ziemlich abgegessen aussieht. Das ist aber nicht so schlimm, weil er sich sowieso hauptsächlich für den Kaffee interessiert. Beziehungsweise für die Bedienung. Dies aber gerade an einem anderen Tisch. Also, ja, Ihre nette Kollegin hat gesagt, sie bringt mir noch so ein Cappuccino. Nee, die Kollegin soll es bringen. Mal sehen. Nein, ihr Frauen sagt immer mal sehen, da passiert nichts. Ja, naja, so sind sie. Frauen sind unergründlich, wir Männer werden es nie kapieren. Ja, genau. Also wir werden euch auch nie verstehen. Frauen und Männer verstehen sich aber leider nur in äußerst seltenen Momenten. Hagen, du hast einen Nachteil. Ja? Du bist keine Frau. Vielleicht bin ich der Männertyp geworden. Das ist ganz komisch. Sag mal, es gibt viele Männer so in meinem Alter, so ab kurz vor 60. Und ist die kurz vor 60? Ja. Die holen sich einen Typen dann. Ich meine es jetzt nicht eher. Pass auf, und weißt du, was das Schöne ist? Und wenn du dann zu den Frauen sagst, du, ich mag euch alle, aber ich stehe auf Männer, auf einmal hast du alle um dich rum, weil die haben das Gefühl, du machst die nicht mehr an. Und dann von hinten, aus dem Hinterhalt. Du, da ist was Wahres. Und dann sagst du, ach, eigentlich bin ich ein bisschen bi. Das schadet nie. Ihr seid gut drauf. Naja. Barbara, naja, die könnte es wirklich sein. Also, ich habe sie kennengelernt in Görlitz. Was heißt kennengelernt? Die hat mich angeguckt, quer durch den Raum 100 Mal. Ich habe 100 Mal zurückgeguckt. Dann flirte ich die ganze Zeit mit der, dann haben wir es verabredet. Und dann fahre ich zurück und dann kommt auf der Fahrt kommt eine SMS auf Polnisch. Entschuldigung, armer Kerl, ich weiß doch gar nicht, was sie meint damit. Also bin ich hier zu meiner Tankstelle nach Polen gefahren. Der Tankmann sagt, na, das heißt ganz einfach, schlaf gut, Hagen, ich freue mich auf Mittwoch. Na gut, das war die super Nachricht. Jetzt kommt die Hiobsbotschaft. Ich habe heute in der Schule den Geschäftsführer gefragt. Und er sagt, ich möchte mal wissen, wie das nächste Schuljahr aussieht. Sagt er, wenn Sie was Neues haben, dann nehmen Sie das. Ja, haben Sie schon einen neuen Biolehrer? Nee, haben wir nicht. So, hätten Sie mir das ein bisschen eher sagen können? Ist das nicht eine Schweinerei? Wir machen mit Hagen eine Reise nach Coburg, zurück in seine Vergangenheit. Hier findet Pfingsten immer der Coburger Konvent statt. Es herrscht eine gespenstische Stimmung. Überall ziehen Horden von besoffenen, uniformierten Verbindungsleuten durch die Straßen und auch eine Menge Polizei ist angerückt. Auf dem Weg in die Innenstadt kommen wir am Polizeipräsidium vorbei. Hier habe ich so die schönsten Stunden meines Lebens verbracht. 2008 war halt das Jahr, wo alles zusammenbrach. Ich war auch gar nicht gut drauf. Naja, und dann bin ich halt morgens um 2:30 nach Hause gekommen. Gut, ich war nicht nüchtern, muss ich sagen. Dann habe ich gesagt, du bringst ja alles, du machst alles kaputt und sowas. Und hat sich belästigt gefühlt. Und dann kam mein zweiter Sohn und der hat mich da richtig niedergerungen, muss ich sagen. Da gab es ein Eklat. Und aufgrund dessen hat sie dann die Polizei gerufen. Und ich konnte mich auch gar nicht erklären. Also die haben mir klick-klack die Handschellen umgelegt. Ne? Und das Endergebnis war, dass sie mich mitgenommen haben auf die Wache und mich so in eine Zelle reingesteckt haben. Und dann war die ein kleiner Zusammenbruch. War das ein kleiner? Das ist nie ein kleiner gewesen. Ne? Ich war 7 Wochen in der Psychiatrie, ja? Weil ich richtig depressiv war. Naja, gut, das war dieses verrückte Jahr 2008. So, jetzt kommen wir wieder zum historischen Marktplatz zurück. Jetzt zeige ich euch nochmal meinen Café, wo ich mich am allermeisten aufhalte. Café M. Der Kaffee ist gut, aber das Nette ist natürlich die Besitzerin. Die hat so eine charmante Ausstrahlung, also fühlt sich einfach. Ja! Also dann demnächst. Spaß weiter auf eurem Spaziergang. Genau. Also, tschüss. Wir wollen gerade wieder rausgehen, da entdeckt Hagen an einem Tisch einen alten Bekannten. Der Typ ist in seinem Alter, die Haare sind nach hinten gegelt und er trägt eine gelb getönte Sonnenbrille. Herr Müller, ältester Playboy von Coburg. Wer war es, bist du für ein Jahrgang? Ja. Kannst du es auch? 54. 56. Was ist da? Also, bin nicht der Jüngere, klar. Kurz vor 60. Kurz vor 60. Ich muss ehrlich sagen, er hat immer die schönsten Frauen in Coburg gehabt. Ich war so neidisch. Ich wünsche euch was. Tschüss. Das ist einer der schärfsten Typen hier. Ah, ich weiß auch nicht. Aber mit schönen Mädels, er konnte besser reden als ich. Und hat mehr Geld gehabt. Also das ist, Geld spielt natürlich immer eine Rolle. Frauen sind ja leider doch käuflich, ne? Also jetzt kommen wir an diesen Ort. Das war wirklich der einzige Fehler in meinem Leben, den ich gemacht habe. Dass ich hier ein Haus gebaut habe. Mach mal langsam, jetzt siehst du, wenn du rechts reinkommst, das ist mein ehemaliges Haus. Ich habe mich damals so blenden lassen, also ich glaube, ich habe damals immer alle Tassen im Schrank gehabt. Guck mal, noch ein Stückchen und das ist die Glasfront. Und das siehst du, das passt doch gar nicht rein, das ist ein ganz anderer Baustil hier. Das ist hier so ein ganz typischer Vorort mit lauter Einfamilienhäusern. Eigentlich sieht man kaum was von Hagens ehemaligem Haus, weil rundherum eine fast 2 Meter hohe Hecke wächst. Im Haus war ich nicht mehr. Ich glaube, da würde ich sofort wieder die Polizei anrufen, die würden mich mitnehmen. Nee, das machen wir nicht mehr, das Spielchen. Oh, da ist er ja da. Kannst du ja mal reingehen, vielleicht triffst du ja die Madame des Hauses an. Ach, Quatsch, ist da. Naja. Ach, und hier an den Zaun haben sie mir mal ganz am Anfang einen toten Hasen hingehängt. Also ich weiß nicht, ob das Zeichen war, dass ich verschwinden soll. Ich habe schon hier so einiges mitgemacht. Wenn du hier durchguckst, oben sind die Schlafbereiche, unten ist ein riesen Wohnzimmer und ein Esszimmer und die Küche. Heute schleichen wir wie Einbrecher um das Grundstück herum. Hagen wirkt etwas kleinlaut, er befürchtet, dass seine Ex-Frau aus dem Haus kommen könnte. Da unten habe ich mein Büro gehabt. Also architektonisch eigentlich ganz geschickt gemacht. Ich weiß noch, dann hatten wir einen befreundeten Architekten da und er sagt dann, na prima, wie viel Geld habt ihr? Naja, dann haben wir die Summe genannt und dann sagst du, na gut, dann mach die Treppe und hast dein Budget schon ausgeschöpft. Ich dachte, oh Gott, und dann sind wir nach Hause gegangen und plötzlich hatte ich fast wie so einen Anfall. Ich habe so Magengekrämpfe gekriegt und alles. Ich habe gedacht, mir geht's gar nicht gut. Und hier hatte ich meinen Geheimweg. Und dahinter, wenn man durchguckt, dann siehst du hier meine Bibliothek. Das hat mich halt wirklich sehr geschmerzt, weil die habe ich nur ein halbes Jahr gehabt. Aber das habe ich natürlich alles gepflanzt hier, ne? Dass mir nicht unbedingt jemand reinguckt. Wir warten jetzt mal auf Robert. Da kommt er. Hallo. Wir wollten jetzt zum Flugplatz mit dir hoch, weil das Wetter ist absolut cool und wir würden von oben eine super Sicht haben, weil es abgeregnet ist alles. Und? Könnte dich das interessieren? Ja. Du bist ja heute auch wirklich gut drauf. Dankeschön auch. Claudia, das ist meine Schwägerin. Guten Tag hier auch. Ich bin in Coburg seit gestern Abend. Ja, inzwischen ist ja ganz, ganz viel passiert. Ich habe eine Freundin, aber die spricht kein Deutsch. Die spricht Polnisch. Ganz nette. 47. Also genau das Alter, so, wo ich sage, das passt gut. Endlich mal wieder eine Frau, die in der Lage ist, ein Kleid anzuziehen und Stöckel. Ganz, ja, ganz elegant und so. Also ich freue mich, bin richtig Herzklopfen. Ich habe die ja erst mal 4 Stunden gesehen. Eigentlich darf ich gar nichts sagen, ne? Aber ich finde, ich glaube, die ist in der Größenordnung drin, wie ich mir das so vorstelle. Gell? Suppi. In dem Sinne, bis dann. Ciao, ciao, tschüss. Das ist wie ein Hochplateau, wo wir jetzt gleich sind. Du hast das eine Ende hier. Der Flugplatz, wo Hagen früher immer selber geflogen ist, liegt am Coburger Schloss vorbei, oben auf dem Berg. Na denn, sind wir da. Und ich ziehe gerade einen Segler hoch dort. Schön. Hagen hat als Höhepunkt des Tages geplant, von hier aus einen Rundflug über Coburg zu machen. Das sind wir mit meinem Fluglehrer hier. Eieiei, grüß dich, Dieter. Servus, mein Junge. Jetzt fahren Sie denn rein in den Flieger, ist nichts mehr, heute ist gar nichts mehr, nicht bei dem schönen Wetter. Nein, grundsätzlich. EU-Richtlinien nein. Gegen Entgelt und keine Flüge. Ach, gar nicht mehr? Grundsätzlich. Nee, du kannst doch keinen Schein mehr, ich habe keinen Schein mehr. Nachdem meine Frau gesagt hat, und tschüss, hatte ich auf einmal so... Der Fliegerarzt hat gesagt, 3 EKG, sagt er, das vierte. Das ist es jetzt. Und so, ja, duck, duck, duck. Da wollte er gerade abschalten, dann macht es duck, duck, duck. Und seitdem geht nichts mehr. Das steht die November Fox drin? Komm, wir schauen mal hinter. Guck mal hier, das war mein Flieger, den ich so als Schulflieger hatte hier. Also ich habe ihn immer geliebt. Das ist so ein gutmütiges Flugzeug. Mit der hat es immer geklappt. Und die, mit der war ich in Berlin. Delta Echo Kilo Echo November. So, schon wieder neue Nachricht. Guck mal her, solche Mails kriege ich dann. Hagen, Postdraviam, Schmiaschta, Rotschnitschengu, Tschwoitschotschnitschalit. Weißt du, was da steht? Ich habe mir eh nur erzählt, dass er in Breslau Schuhe eingekauft hat und was weiß ich, irgend sowas, was die ja Weiber immer machen. Ne? Entscheidend ist zum Schluss, Christian Hagen. Jetzt fahren wir zum Schützenfest. Schützenfest drüben ist easy going. Na Juli, also tschüssi. Weißt du, als ich dich mit meinem alten Fiat mit in die Schule gefahren habe? Oh, ich war zu spät dran. Hagen und seine Schwester Cornelia treffen sich beim Schützenfest in Burg Grub. Robert ist auch dabei. Das Ganze ist in einem Lager von einer Malerfirma. Vorne ist eine Bühne aufgebaut für die Kapelle. Und hinten gibt es 2 verschiedene Bars, wo Hagen Bier in Maßkrügen besorgt. Hagens beiden älteren Söhne sind auch da. Nehmen aber von ihm keine Notiz. Ja. Du hast deine Schwester eigentlich immer in Schutz genommen. Du hast für mich eigentlich, war für mich immer da und hast für mich immer viel gemacht. Ja, ja. So. Und dann hat sich das Ganze eigentlich so ein bisschen auseinanderdividiert. Ich habe mich immer gegen dieses Spießertum eben aufgeregt. Und er hat es halt immer irgendwo so praktiziert. Was war denn dann dieses? Robert, das ist wahnsinnig interessant, gell? Ja, natürlich. Aus damit, los. Okay. Das wirst du jetzt wirklich nicht wissen, wie ich dich gesehen habe. Na, kannst du sagen. Ich bin bester Dinge. Du warst für mich einfach ein blödes, arrogantes Arschloch. Oh, es kommt von Herzen. Ja. Mein Haus, mein Auto, mein was weiß ich. Also damit habe ich einfach ein Problem gehabt. Aber das ist vorbei. Ja, und deswegen eigentlich auch dieser knappe Kontakt. Mhm. Ja, weil einfach unsere Welten zusammengepasst haben. Eigentlich muss ich ja sagen, es ist gut, dass die Ehe auseinanderging. Wenn sich dann 2 trennen, das hinterlässt ganz einfach Narben. Deswegen war meine Idee auch immer, dass ich mich so maximal mit dem Robert beschäftige, wo ich kann. Und ich glaube, die letzten 3-4 Jahre haben wir schon ganz gut geschafft, oder? Davor war es ja definitiv schöner. Davor war es schöner, weil es halt eine Familie war, ne? Ja, ja, ich weiß es schon, verstehe ich. Hallo. Hallo. Ist der wach? Ja, bist du da. War lustig gestern, oder? Machen wir es heute wieder? Zünftig einen drauf machen? Das ist schlecht, ich darf kein Bier mehr trinken. Aber wenn ich Durst habe, habe ich Durst. Ich mal fragen. Kann man Nutella drauf geben? Wie heißt das Zauberwort? Sofort. Ja. Jetzt ist es ungefähr 11 Uhr. Wir sitzen am Frühstückstisch und werten den Abend auf dem Schützenfest aus. Zwischen mir und ihm, wieder die Großen. Nicht ganz so, wie ich es mir wünsche. Ein paar war halt nicht mehr so. Bitte? Nee. Die würden mich ja nicht mehr so. Die mögen mich nicht mehr so, ne? Ich weiß eigentlich nicht genau, warum. Aber du weißt es natürlich, ne? Ist Ihnen irgendwas vorgefallen noch, dass Sie mich nicht mögen? Ja, aber es müssen wir eigentlich unter vier Augen machen. Muss ich ja nicht nochmal schreiben. Papa hat immer gezahlt, oder? Papa hat immer Geld gehabt. Na klar, wenn du mal eine Prämie kriegst, pro Vierteljahr mit 5.000 Euro Cash auf die Hand. Du kannst natürlich bezahlen. Aber ich meine, sie haben ja beide ihrer Mutter geraten, mich zu verlassen, ne? Ja. Das ist 3 Jahre her. 4 Jahre. In der Situation, da hatte ich so wenig. Also wirklich so wenig. Ich meine, du musst ja von irgendwas auch leben, ne? Na gut, wollen wir es vielleicht doch nicht vertiefen. Hagen schiebt das Geschirr zur Seite, klappt seinen Laptop auf und startet den Google-Übersetzer. Die ganze Zeit kommen SMS von Barbara rein. Bist du drin, Papa? Ja, aber ganz schwach ist es. Ganz schwach, okay. Eine wichtige Mail, die sie darüber gewonnen hat. So, wird übersetzt. Zack, zack, zack, in 10 Sekunden. Hallo, lieber Hagen, danke. Reiste am Mittwoch nach Breslau um 13 Uhr. Ich werde auf dich warten und sehr glücklich zu lernen, Robert kennen. Und würde mich sehr freuen, Robert kennenzulernen. Scheiße übersetzt, aber gut. Nur die Sprachbarriere. Ich bin jetzt gar nicht übersetzt, vielleicht schreibt sie auch so. Nein. Sehr glücklich, mit Ihnen zu gehen, wo Sie es wünschen würde, um zu sehen. So, das heißt, ich freue mich sehr riesig, mit dir dahin zu gehen, was du anschauen möchtest. Oh, Hagen, und ich schicke Küsse, das ist gut. Aber das übersetzt er nicht. Bolanschkutischek. Na, Küsschen, Küsschen, das ist doch klasse, oder? Also Mittwoch, 13 Uhr. Ja, wie lange zahlen wir denn da, Papa? 1,5 Stunden. Es kostet auch Sprit, warum fährst du eigentlich dahin? Du kannst gern zu Hause bleiben und schimmel doch vor dich hin. Ja, aber kann ich nicht kommen oder wohnt der... Also ich will mal was sagen, wenn man so ein Date macht, ne, mein lieber Junge, da macht man erstmal 3 Mal musst du hinfahren, aller guten Dinge 3. Dann kannst du die Dame einladen zu dir. Da gibt's so Spielregeln. Gut. So, jetzt gehen wir ins Goldene Kreuz. Das ist übrigens, muss ich dazu sagen, meine Schülerkneipe, ne? Also hier an dem Fleck waren früher ein Tisch hier vorne. Da saß ich ganz oft und haben so Bier getrunken. Sag mal, hallo, da ist er, der Meister, mein Sohnemann, da ist er, mein Sohn. Max jobbt hier im Goldenen Kreuz und ist gerade total im Stress. Überall sind Extratische aufgebaut, voll mit besoffenen Verbindungsleuten. Wir setzen mal draußen hin, ja, genau. Bei dir, und dann können wir vielleicht, wenn du mal zwischendurch Zeit hast, eine Runde quatschen. Und dann ja, bist du, was? Komm gleich, ja? Ja, ja. Max, machst du mal mir eine Coca bitte, ne? Alles klar. Der ist kurz nach Tschernobyl geboren. 85 haben wir geheiratet, 86 der Max, 88 der Zweite und Robert ist 97. Der hat BWL, ist fast fertig studiert, so ganz genau weiß ich natürlich auch nicht, weil es natürlich auch nicht so die engen Kontakte sind. Aber du kommst dann, wenn du fertig bist, wir bleiben noch ein bisschen sitzen, setzen ja, wieder zu. Ne? Sollen wir schon mal gleich zahlen? Ja, ja, ja. Warte mal, für was kriegst du? 48. Was so, Max. Danke. Max hat kurz nach der Trennung Hagen auf Unterhalt verklagt. Er wird schon wissen, dass das scheiße war, weil ich ja vorher 3 Mal gesagt habe, du... Ich kann dir das nicht geben, ich hab's nicht, ich verdiene wesentlich weniger, aber so von ausgegangen von den Pharma- und Spießerzeiten, wo ich ein reicher Mann war, ne? Das sieht natürlich ganz anders aus als zu dem Zeitpunkt, als ich dann Lehrer war, ne? Immer noch nicht fertig, Max. Nee, naja, manchmal dauert's halt kurz. Aber ich mach's gut sein. Max Feierabend verschiebt sich immer weiter. So dass Hagen irgendwann aufgibt und geht. Was sagt deine genaue Uhr? Wir haben jetzt gleich 4, ne? Ist dir klar? Ich werde eine SMS schicken. Schreib mal hin, sorry. Und dann schreibst du in 16. Warte bitte. 16:20 Uhr. Die finde ich nämlich so gut, dass ich mir die nicht verscherzen möchte. Was soll ich unterschreiben? Schreib mal Kiss, Kiss, Kiss, Hagen. Sag doch mal Grüß Gott. Grüß Gott. Nicht deine. Das hast du in Bayern gekriegt, Grüß Gott. Grüß Gott und Weißwurst, haben wir gelernt. Weißwurst. Genau, warte mal. Geht gleich schneller, die Unterhaltung. Im Computer ist am besten. In dieser Pizzeria auf der polnischen Seite von Görlitz in Skorzelec hat Hagen Barbara kennengelernt. Ihre schwarz gefärbten Haare sind streng zurückgebunden, das Gesicht perfekt geschminkt. Und seinem engen Rock trägt sie so hochhackige Pumps, dass sie einen Spaziergang auf dem Kopfsteinpflaster von Görlitz ablehnt. Ah, jetzt, okay. The translation. Robert sucht gerade nach einer Steckdose für Hagens Laptop, weil ohne den Google-Übersetzer die Kommunikation hier nicht wirklich weiterläuft. Was ist deine Lieblingsmusik? Liebe Musik? Ja, also Vorschlag. Fangen wir mit dem Klassiker an. Werden die Moldau geschrieben? So. Smetana. Santana. Santana, okay. Santana. Smetana, Schlagsahne. Ja, Schlagsahne Musik, nee. Barbara zieht den Laptop zu sich rüber. Warte mal, wie Robert bei dir bleiben? Wie Robert bei dir bleiben, werde ich dich verlassen. Du meinst hoffentlich was anderes. Schreib nochmal, anders, schreib mal anders. Nee, das tut im Ohr so weh. Ja, das machen wir, das ist gut. Kann ich mitsingen, der Text kommt ja rein, ne? Aber nicht alleine, Robert, du musst mitsingen. Besser wird, als du weißt, dass du fehlst, was das Beste das ist. Gestern habe ich mir ernsthaft überlegt, was ich mir einkaufe, damit ich was zu essen habe. Ich habe weder von der Krankenkasse Geld gekriegt, noch Arbeitslosengeld. Das ist schon eigentlich ein immer mehr abfallendes Leben. Meine Schwester hat meine Miete überwiesen, meine Mutter angebettelt, die hat mir dann Geld zugesteckt. Und wenn ich meine Schwester nicht hätte, da stände ich so langsam hier vor dem Nichts. Also ich bin völlig fix und fertig. Ich bin kurz davor, dass ich sage, ich tauche ab und tauche runter, ne? Da fange ich mein drittes neues Leben an. Es war eine geile Zeit, es tut mir leid, es ist vorbei. Ich weiß, es war eine geile Zeit, es tut mir leid, es ist vorbei. Es ist vorbei. Schluss mit dem Spießerleben. Aus dem Alltag eines Wirtschaftswunderkindes. Sie hörten ein Feature von Stella Lunke und Josef Maria Schäfers. Es sprach Juliane Lang. Am Kontrabass Andreas Henze. Am Schlagzeug Christoph Hillmann. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Autorenproduktion im Auftrag des Deutschlandfunks und des Norddeutschen Rundfunks 2014. Deutschlandfunk. Ist ja schön, aber was hast du damit vor? Ich meine. Naja. Die zwei helfen mir, meine Biografie zu schreiben. Eigentlich wollte ich damit selber mal anfangen, aber ich bin ein fauler Kerl. Und dann an meinem Grab, statt einer Grabrede, kommt es dann.